Doch zuerst mussten wir uns um Devereaux kümmern. Damit das, was von ihm übrig war, nicht erstickte, forderte ich Elgin auf, ihn mit mir aufzurichten. Er stellte sich auf die eine Seite, ich auf die andere, dann fassten wir uns hinter Devereaux's Rücken an den Händen und hieften seinen Oberkörper hoch. Schwarz-rote Tränen rannen ihm aus den Augenwinkeln, Blut und noch etwas anderes. Ich wollte es gar nicht so genau wissen. Ich gab Devereaux eine Ohrfeige und schrie ihn an, er solle aufwachen, wieder zu Bewusstsein kommen, und gleichzeitig hatte ich Angst vor dem Anblick seiner Augen. Er öffnete sie. Sie waren blutunterlaufen und so grau wie zuvor, aber völlig leer. Elgin schnippte vor seinem Gesicht mit den Fingern, keine Reaktion. Ich ließ die Finger vor seinen Augen vorschnellen, nichts. Er war eine atmende, lebensgroße Puppe. »Oh mein Gott, wird er wieder aufwachen?« »Keine Ahnung, was fragen Sie das mich? Sie sind der Wissenschaftler.« Elgin hob eine von Devereaux's Händen. Sie hing schlaff in seinen Fingern. Er legte sie wieder hin. »Warten wir erst mal eine Stunde ab.« Wir warteten 2 Stunden. Bis dahin hatte sich ein Großteil der noch übrigen schwarzen Tentakel aufgelöst, aber nicht alle. Elgin nahm Nitrilhandschuhe und eine Gesichtsmaske aus der Schublade des Schreibtischs, legte beides an und beförderte die Tentakel in einen Plastikbeutel. Ich wollte ihn aufhalten, aber er hörte nicht auf mich. Anders als ich erwartet hätte, schmolzen sie nicht in seiner Hand. Ein Tentakel wickelte sich um seinen Zeigefinger, und er konnte sich nur davon befreien, indem er ihn an der Innenseite des Beutels abstreifte. »Seien Sie nicht närrisch und lassen Sie die Dinger zufrieden«, sagte ich. »Beweise«, wiederholte er. Nun war mein Schicksal untrennbar mit seinem verbunden, was mir überhaupt nicht gefiel. Der Mathematiklehrer war nur noch eine sabbernde Schaufensterpuppe, und es sah nicht danach aus, dass sich in nächster Zeit etwas daran änderte. Das war nicht mehr nur Elgins Problem, sondern auch meines. Wenigstens hatte der frühere Lehrer und jetzige Idiot keine Familie. »Ich stecke in der Scheiße«, dachte ich, »aber scheiß drauf, weitermachen«, dachte ich. »Haben Sie ihm den Scheck schon gegeben?« »Was? Nein, die Schecks händige ich erst aus, wenn das Experiment vorüber ist und die Testperson nicht mehr benötigt wird, das wissen Sie doch.« »Verbrennen Sie den Scheck. Devereaux ist niemals hier aufgetaucht. Wie der andere, Bilson.« Was für eine Rückkehr in die normale Welt. Ich angelte die Autoschlüssel aus seiner pissfeuchten Hosentasche, wir zerrten ihn wie einen schweren Sack voll nasser Wäsche zu seinem Auto und buxierten ihn auf den Beifahrersitz. Er kippte vornüber und fiel mit der Stirn auf das Armaturenbrett, als betete er zu Allah. Ich forderte Elgin auf, ihn nach hinten zu drücken, damit ich ihn anschnallen könne. Der Sitz verfügte über einen 3-Punkt-Gurt, was damals noch keine Selbstverständlichkeit war. Der Gurt verlief quer über seinen Oberkörper und hielt ihn einigermaßen aufrecht, obwohl er den Kopf so weit hängen ließ, dass das Kinn die Brust berührte. Aber das war nicht so schlimm. Es sah aus, als wäre er eingeschlafen. Ein einzelner, schwarzer Tentakel glitt aus seiner Nase und schwebte auf mich zu. Elgin, der noch die Handschuhe trug, fing ihn aus der Luft und pustete ihn davon. Ich fragte mich, ob noch weitere in Devereaux steckten. »Was wollen Sie jetzt mit ihm anstellen?« »Keine Ahnung.« Ich stieg in den Chevy und fuhr die Lake Road hinunter. Als ich in den Rückspiegel blickte, sah ich Elgin in seiner Einfahrt stehen. Er schaute mir hinterher.